ربي أعوذ بك، ربي أعوذ بك، ربي أعوذ بك، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، من همزات الشياطين، من همزات الشياطين، من همزات الشياطين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. تین مرتبہ اس دعا کو مانگیں. پھر سے پڑھیں اس دعا کو، صحیح مخارج کے ساتھ مانگیں. Diese Dua ist aus Surat al-Mu'minun, Vers 97 und 98, und sie bedeutet: Mein Herr, ich nehme Zuflucht bei dir vor den Aufstachelungen der Satane. Und ich nehme Zuflucht bei dir davor, mein Herr, dass sie mich aufsuchen. Denn der Shaitan, wie wir oft im Koran gelesen haben, ist der offene und klare Feind des Menschen, und er ist immer und beständig darauf aus, den Menschen irrezuführen, zu verführen, ihm Dinge einzureden, ihm Schlechtes als gut darzustellen. Und wenn der Mensch einmal vom richtigen Weg abgekommen ist, dann ist es sehr, sehr leicht und auch leider sehr gefährlich, dass er immer weiter und weiter sich vom rechten Weg entfernt, bis er vielleicht irgendwann so weit entfernt ist, dass vielleicht sogar ein Zurückkommen sehr, sehr schwierig wird. Und Allah hilft natürlich, wem er will. Deswegen bitten wir Allah also sogar vor dem Schutz, dass sie uns auch nur aufsuchen und dann, wenn sie uns einmal aufgesucht haben, natürlich auch aufstacheln und uns Böses einflüstern. Allah möge uns alle davor beschützen.